HR3 Club Night. Heute mit Heinz Felber. Wirklich. Mal sehen, ob ich heute durchkomme. Jausa, jausa. Jausa, jausa, ist dort nicht der Hessische Rundfunk? Hä? Nü, was ist denn da heute Abend? HR3 Club Night mit Heinz Felber und seinem Gast-DJ Ricardo. We rock that house. Ach so. HR3 Club Night mit Heinz Felber und seinem heutigen Gast, DJ Ricardo aus dem Velvet Club in Offenbach. Rock that house! Come on! Ja, das ist die HR3 Club Night, wie gesagt, mit Heinz Felber und seinem Gast DJ Ricardo. Und auf dem Plattenteller liegt eine Produktion von Freund von mir. Mark Green ist der DJ aus dem Palazzo. Hallo Mark. Und die Nummer heißt Funky Lick, ist auf This Is House Music Xyx erschienen. Und ich meine, das ist ein echter Überflieger. Und danach noch Sugar Boys aus dem Rhein-Main-Gebiet, Digital Disco von meinen Sugar Babes aus Mainz. Hallo Carsten, hallo Christian, hallo Severin, hallo Frank. Weird Beat Production nach Frank, nach Mark Green. So, viel Spaß noch. We'll be right back. Und wer anrufen will, hier ist die Hausline 069-155-691 und es dreht noch immer Mark Green. Funky Lick. Hertha Club Night mit Heinz Felber. Ja, das waren die Digital Disco Sugar Boys aus Mainz. Es tut sich was in Mainz, ne? Ja, leichte Hauskost serviert von Chefkoch Heinz Felber. HR3 Club Night. Out of the storm. morgen eure HR3 Club Night. Das war Metalheads. Bisschen gewöhnungsbedürftig, aber geil. Platinum Breaks. H3 Club Night mit DJ Heinz Felber. Ab 10 gibt's dann Gast-DJ Ricardo. Und im Moment läuft Torus, auch ein Eigengewächs, ein sogenanntes Main-Taunus-Eigengewächs. Die Nummer heißt Fusion, produziert von Norman aus Wiesbaden. Ihr erinnert irgendein Norman. We'll be right back. So, jetzt ist es soweit, jetzt kommt. Achtung, Achtung. Der Meister aller Meister. Der Oberchef. Der Hammer. DJ Ricardo. Chefkoch in Tantris. Und zusammen kochen wir heute mit Biolek. Nein, im Blue Velvet in Offenbach. Ab 12:30 Ricardo und ich im Velvet Club, ex-Tommy Theater. Und da geht's dann richtig zur Sache. We'll be right back. 3 Club Night, heute mit DJ Heinz Felber und mit mir, seinem Gast-DJ, DJ Ricardo aus dem Velvet Club in Offenbach. Was die wenigstens da draußen wissen, der Heinz und ich, wir sind eigentlich Kollegen von früher aus dem Dorian Gray und jetzt endlich wieder vereint hier. Wir schmusen schon ganz viel auf alte Zeiten im Dorian Gray. Wir sind beide verheiratet. Ja, das war das erste Set von meinem Ehemann Ricardo, Kollegen, Entschuldigung. Nein, Nein, nein, seine Frau sitzt daneben und die ist wunderschön. HR3 Club Night mit Heinz Felber. Und Underworld natürlich, der Überflieger 96. She smiled at you, boy. while housing it at one of his popular nightclubs. His death is being mourned all over, and it's truly a sad day. Mass hysteria and looting are widespread across the world. Riots were reported in London, and the United Nations is calling for an emergency meeting. Stay tuned for more. HR3 Club Night mit DJ Heinz Felber und Gast-DJ Ricardo. The Funky House Line ist 069-155-691. Entschuldigung. Ja. Mit DJ Heinz Felber und jetzt kommt gleich wieder Ricardo. Kommt gleich, meint er. Muss nur noch kurz Pipi gehen, dann kommt er. Na, auf alle Fälle, ob er jetzt Pipi geht oder nicht, weiß ich nicht. Aber nach der Platte DJ Ricardo. Second Set und danach wieder ich, Heinz Felber. We'll be right back.

HR3 Club Night. Heute mit DJ Heinz Felber und mit mir, seinem heutigen Gast, DJ Ricardo aus dem Velvet Club in Offenbach. Es haben jetzt schon mehrere Leute hier angerufen und gefragt, was läuft da für eine geile Platte. Das ist die neue Urban Transplant. Das Ding heißt A Passage to India. Ist erschienen auf Suck Me Plasma. Apropos Trip, der Heinz und ich fahren gleich danach, nach der HR3 Club Night, in den Velvet Club nach Offenbach, das ehemalige Tommy Musical Theater. Ich hoffe, wir sehen uns da auch. Ja, das war DJ Ricardo. Und nun geht's weiter in der H3 Club Night mit DJ 1-Filber. Wie immer, gell? Ricardo war sehr gut, wie ich finde. Und der hat eine Open Club Night verdient, oder? Müssen wir mal mit Markus Hertle reden. Auf alle Fälle hausen wir jetzt bis 12 Uhr weiter und dann geht's in den Velvet Club in Offenbach. Und da werden wir uns hoffentlich sehen. Ach ja, das darf ich nicht vergessen, Velvet Live ist freitags im Parkcafé. Jeden zweiten Mittwoch im Cookies Easy Listening. Und jeden zweiten Samstag in der Galerie in Frankfurt. Und ansonsten bei allen guten Partys. We love you so bad. Nothing to- Tja, das war sie wieder, die HR3 Club Night mit DJ Heinz Felber und seinen Gast-DJ Ricardo. Wir hoffen, es war halbwegs okay. Also ich glaube schon. Wir glauben schon. Tja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und das ist die neue Incognito.